Straßenfeind, im Sturmabteilungsmann. In Saunausaken, Kreuz voll Hoffnung, schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an, yeah! Reaktion erschossen, marschieren, geißeln unseren Reihen.